Hi, meine lieben Freunde. Der 11. Video ist hier und weiter machen wir. Wie vergeben wir Kolosser 3, Vers 12 und 13, sagt uns ja, wie? Genauso wie Christus. Und jetzt ist die Frage. Hier ist die große Frage. Wie? Wie hat Christus? Und ich schreibe jetzt bewusst auf dir, ich mache es jetzt sehr persönlich, wie hat Christus dir vergeben? Denn wenn die Bibel sagt, dass wir einander verpflichtet sind, ganz genau so zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat, dann müssen wir auch wissen, wie er das getan hat. Und hier sehen wir einige Dinge, die einfach uns helfen, wirklich zu erkennen, wie hat er das getan? Was ging davor? Okay, erstens, es war ein Akt der Barmherzigkeit. Es war ein Akt der Barmherzigkeit. Und weißt du, und das ist etwas, und das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe in meinen vielen Jahren, Jahrzehnten der Seelsorge, wo ich mit Menschen gesessen bin, ihnen versucht habe beizubringen, wie man das Christenleben siegreich leben kann, wie man ergreifen kann, was Jesus am Kreuz für mich getan hat durch sein wunderbares, herrliches Werk. Und immer wieder, wenn es dann darum geht, dass Leute sich schwer tun zu vergeben oder nicht vergeben haben, dann sagen sie immer wieder Folgendes. Aber die verdienen sich meine Vergebung nicht. Die verdienen sich das gar nicht. Hör zu. Ein Bibelvers, der mich in meinen Teenagerjahren ergriffen hat, der mich bis heute begleitet, der mir, wenn ich nicht wirklich mich zusammennehme hier, ständig die Tränen in die Augen treibt. Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Weißt du, Gott hat dir in Christus Jesus bereits vergeben, während du noch Sünder warst. Er tat den ersten Schritt, er wartete nicht, bis du den ersten Schritt tust oder getan hast. Wir müssen wegkommen davon. Darüber rede ich noch beim nächsten Punkt. Ich werde euch das noch ganz klar erklären. Aber wir müssen mal verstehen, Vergebung ist immer ein Akt der Barmherzigkeit. Vergebung hat nichts damit zu tun, ob derjenige, dem wir vergeben, es sich verdient hat oder nicht. Auf keinen Fall. Da gibt es Leute, die sagen, Reinhard, ich wäre bereit zu vergeben, wenn diese Person nur Reue zeigen würde. Stell dir mal vor, wenn Gott nicht von sich aus barmherzig gewesen wäre, denen, die noch Sünder waren, die noch seine Feinde waren. Gott war nie unser Feind. Da gibt es Leute, die haben diese Idee, diese Vorstellung, dass Gott war der Feind des Menschen. Hör zu, wenn Gott der Feind des Menschen wäre, wie hätte Gott Jesus Christus sterben lassen, wenn er der Feind war? Ja, die Bibel sagt, dass wir waren seine Feinde. Gott hat uns durch Christus Jesus versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Gott war nie dein Feind, mein Freund. Du warst sein Feind. Und diese furchtbare Theologie, dass Gott der Feind der Sünder ist, die ist von meiner Sichtweise und meinem biblischen Verständnis, die ist völlig absurd. Wie kann Gott Feind sein, wenn er sein Leben niederlegt, wie die anderen, die seine Feinde sind? Der Feind legt das Leben nicht nieder. Du legst das Leben für den Feind nieder. Denn im Augenblick, wo der Feind sein Leben für dich niederlegt, ist er nicht mehr dein Feind. Verstehst du das? Und genauso wie wir, ich kann von der Bibel her nicht sehen, dass er der Feind der Sünder ist, sondern die Sünder sind die Feinde von ihm. Er hat den Zaun der Feindschaft niedergerissen. er tat es. Das heißt, Gott hat gezeigt durch die Art und Weise, wie Christus uns vergeben hat, es ist ein reiner Akt der Barmherzigkeit. Gott hat nicht gewartet, bis sich irgendein Sünder Vergebung verdient hätte. Stell dir mal vor, wenn Vergebung kein Akt der Barmherzigkeit ist, dann heißt das, der andere muss sich die Vergebung verdienen. In dem Augenblick, wo es kein Akt der Barmherzigkeit ist, musst du etwas tun dafür, damit du würdig genug bist, um die Vergebung zu bekommen. Ich sage jetzt nicht, damit du sie ergreifen kannst, das ist eine andere Sache, damit du sie bekommen kannst. Da gibt es viele Menschen, Gott hat ihnen als Akt der Barmherzigkeit die Vergebung zugesprochen, aber sie nehmen die Vergebung nicht an. Das heißt nicht, dass Gott nicht alles getan hat. Das sind Menschen, denen ich von ganzem Herzen vergeben habe, die nehmen aber meine Vergebung nicht an. Das kann ich nicht beeinflussen. Was ich zu tun habe, ist, dass ich ständig Vergebung schenke, gebe als reinen Akt der Barmherzigkeit. Ob du sie annimmst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Ob du sie willst oder nicht, ist auch deine Entscheidung. Aber das entlässt mich nicht von der Pflicht, einen ständigen Akt der Barmherzigkeit dir gegenüber zu üben. Oder denen gegenüber zu üben, sollte ich sagen. Jetzt nicht dir als Person gegenüber, ich habe dir gar nichts zu vergeben. Aber denen gegenüber zu üben, die eben sich an mir versündigt haben. Und Jesus Christus hat uns gezeigt, durch seinen Tod am Kreuz, dass Vergebung nicht etwas ist, was er nur denen gibt, die sich verdienen, sondern Vergebung ist etwas, was er als reinen Akt der Barmherzigkeit verschenkt hat. Ich bin so froh, dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist. Das Zweite ist, und das ist auch etwas Wertvolles für mich, das habe ich nicht immer so gesehen und nicht immer so verstanden, aber nachdem ich das so verstanden habe, das hat meine Denkweise, meine Handlungsweise, auch wie ich das Evangelium predige, völlig verändert. Das hat mich in eine Ruhe gebracht und hat mich auch viel effektiver gemacht im Evangelisieren. Und hat natürlich auch mein Gebetsleben völlig verändert. Und das Zweite oder B, wie Christus uns vergeben hat, ist, er übernahm die Initiative. Er ergriff. Vielleicht sollen wir hier sagen, er ergriff als er nahm. Okay, ich streiche das durch. Er ergriff. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich noch so gut Deutsch spreche. Meine Frau sagt immer, du brauchst dir keine Gedanken machen um den Deutsch, mein Lieber. Arnold Schwarzenegger, nach 10 Jahren in Amerika, sprach furchtbares Deutsch mit furchtbaren amerikanischen Akzent. Du bist fast 20 Jahre weg und sprichst noch so gut Deutsch. Arnold Schwarzenegger wuchs ja auf dort, wo ich auch aufwuchs, ganz in der Nähe. Ich kannte den Mann ja schon seit Kindheit. Er ergriff die Initiative. Und weißt du, warum das so wichtig ist? Da gibt es einen Bibelvers, der untermauert das, und den habe ich ja auch schon jetzt früher soeben gesagt. Ich habe den nicht immer so erkannt und verstanden. Aber nachdem ich diesen Abschnitt, diese Verse verstanden habe, das hat bei mir so viel auf den Kopf gestellt. Jetzt eigentlich nicht auf den Kopf gestellt, sondern zurückgestellt auf die Füße. Wir sagen, dass ihr so auf den Kopf gestellt. 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Ich schreibe es hier. 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Hier in die Ecke gekritzelt. Schau, was hier steht. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Nicht versöhnen wird. Hier sagte Paulus, wir sind bereits mit Gott versöhnt, aber auch die Welt ist bereits mit Gott versöhnt. Indem er ihnen die Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Und dann sagt der Apostel Paulus weiter, darum wir haben wir den Dienst der Versöhnung und wir appellieren an euch, lasset euch versöhnen mit Gott. Das sehen wir hier, nicht nur hat Gott die Initiative ergriffen, er hat bereits die gesamte Welt versöhnt. Er hat der gesamten Welt bereits alle ihre Sünden vergeben. Und wenn Leute mich das sagen hören, immer wieder sagen dann Leute, ist Reinhard jetzt ein Universalist? Ist Reinhard jetzt einer, der glaubt, am Ende sind alle gerettet? Natürlich glaube ich das nicht. Völlig klar, wie könnte man das glauben? Absolut nicht, das ist von meinem Verständnis her eine Irrlehre. Aber was glaube ich das? Wenn es darum geht zu vergeben, hat Gott nicht gewartet darauf, bis Sünder zu ihm kommen und sagen, okay, ich habe gesündigt, ich habe alles falsch gemacht, es tut mir wirklich leid, bitte vergibst du mir. Die Bibel sagt, dass durch Jesus Christus bereits der gesamten Welt vergeben wurde. Heißt das auch, dass die ganze Welt Vergebung erlangt hatte? Nein! Genauso wie Jesus Christus bereits jeden einzelnen Christen geheilt hat, in seinen Wunden sind wir heil geworden. Ich muss das ergreifen. Und wisst ihr, meine lieben Freunde, diese Faulheitstheologie, die mag ich gar nicht. Jesus hat alles getan, ich setze mich zurück und ich warte, bis ich es erlebe. Wie oft habe ich gelehrt in meinen Videos, immer wieder. Die Menschlichkeit und Göttlichkeit, die muss zusammenwirken. Er initiiert und ich muss es ergreifen. Er hat bereits alles gewirkt, aber ich muss es ergreifen. Und das macht ja für mich auch das Christenleben zu etwas so Begeisterndes. Da gibt es nichts Langweiliges mehr. Das Christenleben ist ein ständiges Mehrerleben von dem, was er bereits getan hat. Und da muss ich jetzt es ergreifen und im Glauben annehmen. Und genau so ist es. Die ganze Welt wurde versöhnt, weil er die Initiative ergriffen hat. Aber die ganze Welt wird nur diese Versöhnung erleben, Vergebung erleben, wenn sie diese Vergebung auch ergreifen und annehmen. Und darum geht es jetzt nicht hier, es geht hier gar nicht darum, ob allen Leuten, denen wir vergeben, auch die Vergebung ergreifen werden. Gott in seiner Allwissenheit hat ganz genau gewusst, dass viele Menschen es ablehnen werden, dass er für sie bereits gestorben ist und vergeben hat. Er hat gewusst, das werden viele Menschen ablehnen. Trotzdem hat er die Initiative ergriffen. Und wenn die Bibel sagt, wir müssen genauso vergeben, wie hat Christus dir vergeben? Erstens, Christus hat es als einen Akt der Barmherzigkeit getan, das musst du auch tun. Kein Mensch verdient sich oder braucht sich deine Vergebung verdienen. Du schenkst sie ihnen als Akt der Barmherzigkeit. Zweitens, niemand braucht zu dir kommen und sagen, hey, Entschuldigung, vergib mir, das tut mir so leid. Wisst ihr, nachdem ich das ergriffen habe, am Anfang musste ich mich da richtig zusammennehmen, damit ich nicht arrogant und stolz rüberkam. Denn als ich das erkannt habe, habe ich Folgendes gemacht. In meinem Buch sage ich Folgendes. Ich unterschrieb bereits einen Blankoscheck der Vergebung. In dem Augenblick, wo du dich an mir versündigst, in dem Augenblick, wo du irgendetwas tust, das Erste, was ich mal tue, ist, ich übe Barmherzigkeit und ich ergreife die Initiative. Und dann kommen Leute zu mir, und manchmal erkennen die Leute ja, dass die mir etwas Falsches getan haben. Und dann sagen sie zu mir, Reinhard, vergib mir. Und ich musste am Anfang so aufpassen, dass ich nicht sage, es gibt nichts mehr zu vergeben. Denn das habe ich getan in dem Augenblick, wo du dich an mir versündigt hast. Nur dann merkte ich, das ist erstens nicht verständlich für viele Leute. Zweitens klingt das arrogant und kommt das stolz rüber. Drittens brauchen es auch die Leute, dass wir in die Augen schauen und sagen, ja, du hast tatsächlich gegen mich gesündigt. Und ja, ich entscheide mich, dir ganz zu vergeben. Aber von meiner Sichtweise, von meiner Warte her, wenn ich so vergeben möchte, wie Gott mir in Christus vergeben hat oder wie Christus mir vergeben hat, dann muss ich die Initiative ergreifen, so wie er sie ergriffen hat in Christus Jesus. Und das habe ich für mich zum Lebensstil gemacht. Dem Augenblick, wo du mir Böses tust, habe ich bereits die Initiative ergriffen. Wenn ich euch nur vermitteln könnte in diesen Videos, wie frei dieses Leben ist, wie frei dieses Leben der Initiative ergreifen und so zu vergeben, wie Christus vergeben hat. Meine lieben Freunde, wir haben jetzt bereits gesehen, zwei Schritte, zwei Arten und Weisen, wie Christus vergeben hat. Und das machen auch wir, das machen wir zum Lebensstil, das setzen wir in die Praxis um. Und gleich geht's weiter mit dem dritten Schritt. Tschüss und bis bald. Initiative, Gott sei es gedankt,